Father in heaven, thank you for this evening. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Abend. Bless your word to our hearts. Segne, lass dein Wort in unseren Herzen zum Segen werden. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Turn to 1 Samuel chapter 7. Geht mit mir zu 1. Samuel Kapitel 7. I want to go back to a verse. Ich möchte zurückgehen zu einem Vers. That is one of my favorite verses in the book of 1 Samuel. Der einer meiner Lieblingsverse ist im ersten Buch Samuel. And it means a lot to me. Und der mir sehr viel bedeutet. And it's verse 13. Vers 13. This goes along with what we talked about 2 weeks ago. Das passt zu dem, worüber wir vor 2 Wochen gesprochen haben. The king complex. Der König, der Herrscherkomplex. Someone who has a superiority complex. Jemand, der einen Überlegenheitskomplex hat. Someone who sees themselves better, more important than others. Jemand, der sich als wichtiger oder besser sieht als andere. Wiser. Oder weiser. More intelligent. Intelligenter. Just a better person. Einfach eine bessere Person. And when we see ourselves as better, und wenn wir uns selbst als etwas Besseres sehen, we are under the law. Sind wir unter dem Gesetz. Because only under the law can you compare yourself. Denn nur unter dem Gesetz kannst du dich mit anderen vergleichen. Anyone who feels that they are superior, like the leaders in Corinth. Jemand, der sich als etwas Überlegeneres fühlt, wie die Leiter in Korinth. In 1 Corinthians 4:7. In 1. Korinther 4:7. If you have this in your heart. Wenn du das in deinem Herzen hast. It is evidence that you are under the law, whether you know it or not. Ist es der Beweis dafür, dass du unter dem Gesetz stehst, ob du das jetzt weißt oder nicht? Because in Romans chapter 3, denn in Römer 3, it says that Paul said, "Where is glorying?" Sagt Paulus, wo bleibt das Rühmen? There's no glorying. Es gibt kein Rühmen. It's neutralized by a law. Es wird außer Kraft gesetzt durch ein Gesetz. The law of faith. Das Gesetz des Glaubens. Because faith and grace are always together. Denn Glaube und Gnade gehen zusammen. And where there's faith in God's grace. Und wo es Glaube an Gottes Gnade gibt. And God is performing things for me. Und Gott Dinge vollbringt für mich. Then where is there room to boast? Dann gibt es keinen Platz, dass ich mich rühme. 1 Samuel chapter 7 verse 13. 1. Samuel 7 Vers 13. So the Philistines were subdued and they did not come any more within the border of Israel. So wurden die Philister gedemütigt und kamen nicht mehr in das Gebiet Israels. Watch this. Passt auf. And the hand of the Lord was against the Philistines all the days of Samuel. Und die Hand des Herrn war gegen die Philister alle Tage Samuels. Never forget that verse. Vergesst diesen Vers nie. The hand of the Lord was against the Philistines all the days of Samuel. Die Hand des Herrn war gegen die Philister alle Tage Samuels. Samuel represents Jesus Christ. Samuel repräsentiert Jesus Christus. The prophet priest. Der Prophet Priester. And when he is ruling, und wenn der herrscht, he subdues all our enemies all the days of our lives. Unterdrückt er alle unsere Feinde, alle Tage unseres Lebens. Now if you turn to chapter 14, geht mit mir zu Kapitel 14, and verse 52, Vers 52, you'll see a contrast. Da seht ihr eine Gegenüberstellung. 1 Samuel 14:52. Now the war against the Philistines was severe all the days of Saul. Und der Krieg gegen die Philister war schwer alle Tage Sauls. What a contrast. Was für eine Gegenüberstellung. The hand of the Lord was against the Philistines all the days of Samuel and they never came into Israel. Die Hand des Herrn war gegen die Philister alle Tage Samuels und sie kamen nie nach Israel. Saul becomes king. Saulus wird König. Saul. And what happens? Und was passiert? The war against the Philistines was severe. Der Kampf gegen die Philister war schwer. There wasn't just war. Es war nicht nur Krieg. There was a severe war. Es war ein schwerer Krieg. When Saul reigns in the heart. Wenn Saul im Herzen regiert. And Saul is a picture of the natural man. Und Saul ist ein Bild für den natürlichen Menschen. Now turn to James chapter 3. Geht mit mir zu Jakobus 3. Now, if we met Saul, we would like Saul. Wenn wir Saul treffen würden, würde er uns gefallen. Nice guy. Ein netter Bursche. good-looking guy. Schaut gut aus. If we met the 12 apostles, wenn wir die 12 Apostel treffen würden, and didn't know them by name, und sie nicht dem Namen nach kennen würden, we would not know which one Judas was. Hätten wir nicht erkannt, welcher von ihnen Judas gewesen wäre. When the Lord said, one of you will betray me, wo der Herr sagte, einer von euch wird mich betrügen. Nobody knew. Da hat niemand gewusst, wer. Is it me? Bin ich das? Even John had to ask, who is it, Lord? Tell me. Sogar Johannes musste fragen, wer ist das, Herr? Sag's mir. It wasn't like someone's going to betray me. Es war nicht so, dass es hieß, jemand wird mich betrügen. And at the same time, everybody says, it's Judas. Und jeder hat sofort gesagt, Judas. We know. Das wissen wir schon. We knew from the beginning it was you. Das wussten wir von Anfang an, dass das du bist. Nobody knew. Niemand wusste es. Natural wisdom. Natürliche Weisheit. Can very easily look spiritual. Kann sehr leicht geistlich aussehen. It's like it's moral light versus spiritual light. Es ist moralisches Licht gegenübergestellt zu geistlichem Licht. Now if I tip my Bible up, wenn ich meine Bibel aufstelle, and ask you what is the color of this page, Manuela? Und Manuela fragt, wie welche Farbe hat diese Seite? It's white, right? Es weiß, oder? White. Beata? Beata? It's white. Es weiß, Birgit? Oder? Birgit? It's white. Weiß. Dana? Dana? It's white. Weiß. Anyone else? Noch it's jemand? White. Weiß. Now, if I put my note page next to my Bible, wenn ich mein Notizblatt neben die Bibel halte, does that give you a little bit different picture here? Sieht das jetzt anders aus? Suddenly my Bible page doesn't look so white. Jetzt sieht meine Bibelseite gar nicht mehr so weiß aus. Actually, it looks kind of beige now, doesn't it? Also jetzt sieht's irgendwie beige aus, bissel. Actually, it doesn't even look white at all. Eigentlich schaut sie gar nicht weiß aus. It's like a really super light brown or something. Es schaut aus wie ein ganz schwaches Braun oder sowas. It's like a what do they call it, a cream color or something. Schaut wie eine Cremefarbe aus. Or what do they call that? Eggshell, exactly. Looks like eggshell, right? Schaut aus wie Eierschale. This is exactly what happens with moral light. Genau das passiert mit dem moralischen Licht. Human wisdom. Menschliche Weisheit. We would die. Wir würden sterben. And swear by the God of heaven. Und beim Gott des Himmels schwören. We are right. Dass wir im Recht sind. We are white. Wir sind weiß. What are you, blind? Was bist du, blind? Don't you understand the way I think? Verstehst du nicht, wie ich denke? It's white. Es ist weiß. Absolutely white. Absolut weiß. You can't change my mind. Du kannst mich nicht von was anderem überzeugen. I am correct. Ich habe recht. And I'll die for it. Und dafür würde ich sogar sterben. Even on a stake. Sogar auf dem Scheiterhaufen. Really? Wirklich? Until you pick up another shade. Bis du eine andere Farbe nimmst. Until you put your thinking next to God's thinking. Bis du dein Denken neben Gottes Denken stellst. So many people think that they are naturally spiritual in the way they think. So viele Menschen glauben, dass sie geistlich sind in ihrem natürlichen Denken. Just because the way they're thinking is moral, nur weil sie vom Gedankengut her moralisch sind, they immediately assume that their thinking is spiritual. Da nehmen sie gleich an, dass ihr Denken auch geistlich ist. And it's not. Aber es ist nicht so. These people who were going to stone that girl in John 8, die Leute, die das Mädchen steinigen wollten in Johannes 8, ask them if they were white. Hättest du sie gefragt, seid ihr weiß? Absolutely. Natürlich. Your page is white. Deine Seite ist weiß. Absolutely. Absolut. 1000%. 1000%? Absolutely. Absolut. How do you know? Woher weißt du das? Because Moses said to stone her. Weil Moses befohlen hat, sie zu steinigen. How much more white can you get than that? Wie viel weißer kann man werden als das? Moses commanded us to stone such people. Mose hat uns geboten, solche Leute zu steinigen. How are you gonna argue with that? Wie willst du da jetzt rumargumentieren? I'm right and you're wrong. Ich habe recht und du nicht. So they go get the Lord Jesus and they bring him in the midst. So holen sie den Herrn Jesus und bringen sie in ihre Mitte. All these people with their white Bibles. All diese Leute mit ihren weißen Bibeln. Standing there. Stehen dort. In their arrogance. In ihrer Arroganz. We are right. wir sind im Recht. Holding their stones. Halten schon die Steine. And they bring the Lord in the midst. Und sie bringen den Herrn in ihre Mitte. What do you think? Was denkst du? Moses said we should stone her. Moses hat gesagt, wir sollen sie steinigen. What do you say? Was sagst du? One who is so loved by the people? Du, der du so geliebt bist von den Menschen? What do you say? Was sagst du? Are you going to contradict our whiteness? Willst du unserer Weiße widersprechen? And with one statement. Und mit einer Aussage. He shows them to be so not white. Zeigt er, wie weiß sie nicht sind. So brown. Wie braun sie sind. With one statement. Mit einer Aussage. You who have no sin, cast the first stone. Der von euch, der keine Sünde hat, werfe den ersten Stein. Bingo. Bingo. Spiritual light. Geistliches Licht. Suddenly out of nowhere. Plötzlich aus dem Nichts. White appears. Erscheint das Weiß. Real white. Das wirkliche Weiß. Not some cream white. Nicht so ein Creme-Weiß. Or eggshell white. Oder Eierschalenweiß. Or brown white. Oder braunweiß. Or some ridiculous shade of white. Oder irgendeine lächerliche Farbe. We're talking about pure white. Wir sprechen von reinem Weiß. Spiritual light. Geistlichem Licht. And we have to be on guard. Und wir müssen aufpassen. If we are careless right here. Wenn wir an dieser Stelle unvorsichtig sind. Yeah, we will be part of the problem. Werden wir Teil des Problems sein. And not part of the solution. Und nicht Teil der Lösung. We are on the verge of just exploding. Wir sind auf der Schwelle einer Explosion. We have amazing people in our midst. Wir haben erstaunliche Menschen in unserer Mitte. When the Bible says we are living stones built together. Wo die Bibel sagt, wir sind lebendige Steine, die zusammengefügt sind. I understand exactly what that is just by looking at the faces here. Wenn ich mir die Gesichter hier anschaue, verstehe ich sofort, was das bedeutet. Living stones. Lebendige Steine. Chosen by God. Von Gott auserwählt. To build a habitation for God in the Spirit. Um eine Wohnung für Gott zu bauen im Geist. In Ephesians chapter 2. Epheser Kapitel 2. But we've got to be so careful. Aber wir müssen wirklich Acht geben. Moral light is so deceptive. Das moralische Licht ist sehr irreführend. Let's look at James chapter 3. Schauen wir in Jakobus 3. What is the evidence of moral light? Was ist der Beweis des moralischen Lichtes? The evidence is this. Wie zeigt sich das? You are always. Du bist immer. In battle. Im Kampf. Always. Immer, ständig. Life is always a battle. Das Leben ist ein ständiger Kampf. There's no Samuel in the life. Da ist kein Samuel im Leben. No Samuel, where the Philistines would not dare come in. Kein Samuel, der die Philister daran hindert, hineinzukommen. Now don't confuse that with in this world we shall have tribulation. Also verwechselt es jetzt aber nicht damit, dass wir in dieser Welt Trübsal haben. We will have tribulation. Es wird Trübsal auf uns kommen. We are promised persecution. Es wird uns Verfolgung verheißen. This is different. Das ist was anderes. We will always have problems. Wir werden immer Probleme haben. As long as we're on this earth. Solange wir auf dieser Erde sind. We've got refugees flooding the country now. Wir haben Flüchtlinge, die das Land überfluten. I talked to someone on Sunday. Ich habe mit jemandem am Sonntag gesprochen. He is working for 30 cents an hour. Der arbeitet für 30 Cent pro Stunde. That means he makes 3 euro in 10 hours. Das bedeutet, er verdient 3 Euro in 10 Stunden. And he works about 90 hours a week. Und er arbeitet ungefähr 90 Stunden and pro Woche. And he's being paid around 200 euro for about 90 hours of work. Und kriegt für 90 Stunden Arbeit 200 Euro. A week. That's pro Woche. 360 hours he's working. 360 Stunden arbeitet er also. And he gets somewhere between 100 and maybe 300. Und kriegt zwischen 100 und 300 euro. Vielleicht euro. So he's getting paid at the most about 80 cents an hour. Also höchstens kriegt er 80 Cent pro and Stunde. Some months about 30 cents. In manchen Monaten ungefähr 30 Cent. That's not This is not what we're talking about. Darüber sprechen wir nicht. People have problems. Menschen haben Probleme. But we're talking about people who are constantly in conflict with other people. Aber wir sprechen über Leute, die ständig in Konflikt sind mit anderen Leuten. James chapter 3. Jakobus Kapitel 3. Now, this is a very direct message. Das ist eine ganz direkte Botschaft. And it's not meant to condemn. Ich möchte damit niemanden verdammen, it's anklagen, meant to deliver, sondern ich möchte freisetzen. It's meant to shine some light on an area. Die Botschaft soll Licht auf einen Bereich so bringen. So that maybe on Sunday I can say, Lord, heal me in this area. Damit ich vielleicht am Sonntag sagen kann, Herr, heile mich in diesem Bereich. Do I have a blind spot? Habe ich einen blinden Fleck? Do I have a superiority complex? Habe ich einen Überheblichkeitskomplex? Am I so insecure in your love? Bin ich mir deiner Liebe so unsicher? That I have to play this role of a make-believe superior person? Dass ich so tun muss, diese Rolle spielen muss, eines Menschen, der so tut, als sei er überlegen. Playing God in people's lives. Und Gott spielen muss im Leben von anderen. Do you know, when we put people under the law, wenn wir Menschen unter das Gesetz bringen, we play God in someone's life. Dann spielen wir uns zu Gott auf in dessen Leben. Now James 3:13. Jakobus 3:13. Who among you is wise? Wer ist weise und verständig and unter understanding? Euch? James 3:13. Who among you is wise and understanding? Wer ist weise und verständig unter euch? Let him show by his good behavior his deeds in the meekness of wisdom. Er zeige aus dem guten Wandel seiner Werke in Sanftmut der Weisheit. The meekness of wisdom. Seine Werke, sorry. What's that? Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. The meekness of wisdom. Die Sanftmut der Weisheit. What is he saying here? Wovon spricht er hier? He's saying, you have a lot of leaders there and spiritual people. Er sagt, es gibt bei euch viele Leiter und geistliche Menschen. A lot of people who would say that they're wise. Viele Menschen, die behaupten würden, sie sind weise. A lot of people who would swear that the color is white. Viele, die darauf schwören würden, dass die Farbe weiß ist. But James says this. Aber Jakobus sagt Folgendes. You show your color. Du zeig mir deine Farbe. Through your behavior. Durch dein Verhalten. And show it through the meekness of wisdom. Und zeig es durch die Sanftmut der Weisheit. Meekness. Sanftmut. The most powerful characteristic. Die wirkungsvollste. Of living a victorious life with God. Charakteristik eines siegreichen Lebens mit Gott. It means I trust God. Es bedeutet, dass ich Gott vertraue. I trust God in situations. Ich vertraue Gott in Umständen. In circumstances. In Situationen. I'm looking to him as the solution. Ich schaue zu ihm als der Lösung. I'm not reigning in my heart. Ich herrsche nicht in meinem Herzen. So that I'm manipulating things the way I would want them. Damit ich die Dinge so drehen kann, wie ich sie haben möchte. This is the difference between Christ reigning. Das ist der Unterschied zwischen dem Zustand, wo Christus regiert. And my natural man. Und dem, wo mein natürlicher Mensch regiert. My natural selfish man. Mein natürlicher selbstsüchtiger Mensch. In the heart. Im Herzen. Painted up real religious. Der sich schön religiös angemalt hat. Covered with Bible verses, sich mit Bibelversen bedeckt hat, and rhetoric, und Rhetorik, that looks so white, die so weiß ausschaut, that you would swear this is spiritual, dass du darauf schwören könntest, das ist geistlich. And James says, und Jakobus sagt, yeah, you look real wise. Ja, du schaust ganz weise aus. Now show it through the meekness of wisdom. Jetzt zeig es durch die Sanftmut der Weisheit. Look at verse 14. Schaut euch Vers 14 an. But if you have bitter jealousy, wenn ihr aber bitteren Neid and self-ambition, und Eigennutz, right? I think in the King James it's strife, right? Anybody have King James tonight? King James, right? So Streit. Strife. Streit. If you have bitter jealousy and strife, Wenn ihr aber bitteren Neid und Streit in habt, your heart, in euren Herzen, where is it? Wo ist in es? The heart. Im Herzen. Jealousy, Neid, selfish ambition. Eigennutz. Now my Bible uses selfish ambition. Meine Bibel sagt Eigennutz. Yeah, selfish ambition. What's Selbstsucht, ambition? Selbstsucht. Selbstsüchtigen Ehrgeiz. Yeah. Selfish. Selbstsucht. Ambition. Ambitionen. Yeah. Selfish. Selbstsüchtige. Ambition. Ambitionen. That means I want something. Das bedeutet, ich möchte etwas haben. In a very selfish way. Auf sehr selbstsüchtige Weise. I want to be something. Ich möchte etwas sein. But it's not God's will. Aber es ist nicht Gottes Wille. It may even be a spiritual thing. Vielleicht ist es sogar etwas Geistliches. It could even be wanting to be on the worship team, but it's not God's will. Es könnte auch Teil sein im Worship Team, aber es ist nicht Gottes Wille. It's just not God's will. Es ist einfach nicht Gottes Wille. Selfish ambition. Selbstsüchtige Ambitionen. It's what I want to do. Etwas, was ich tun möchte. And the first one, jealousy. Das erste, Neid. What does that tell you? Was sagt dir das? I want to be doing what they are doing. Ich will das tun, was diese Person tut. How come they can do that and I can't? Warum darf der das und ich darf das nicht? Can you see how destructive this can be in a church? Könnt ihr sehen, wie destruktiv, zerstörerisch das sein kann in einer Gemeinde? In a business? In einem Betrieb? In a family? In einer Familie? On a soccer team? Auf einem Fußballteam? I want to be the goalie. Ich will der Torwart sein. I'm gonna be the goalie. Ich werde der Torwart sein. He's not gonna be the goalie. I'm gonna be the goalie. Er wird nicht der Torwart sein. Ich werde der Torwart sein. He's not that good. Er ist nicht so gut. I'm better than him. Ich bin besser als er. I'm better than you. Ich bin besser als du. It was a lucky catch. Du hast einfach Glück gehabt. That comes into the church. Und das kommt in die Gemeinde. But not quite like that. Aber nicht ganz genauso. It can be so nicely covered. Es kann so gut verdeckt sein. It's in the heart. Es ist im Herzen. It's looking at people. Wenn man auf Leute schaut. And secretly being jealous. Und im Geheimen neidig ist. And maybe it's over something that is good. Und vielleicht sogar wegen etwas, was gut ist. Over somebody's husband, jemandes Ehemann, somebody's wife, jemandes Frau. How many married people are jealous of single people? Wie viele Verheiratete beneiden die nicht verheiratet totally sind? Totally serious. Ernsthaft. They would take your single life in a moment. Sie würden im nächsten Moment mit dir tauschen und Single sein wollen. You want my spouse? Du willst meinen Ehepartner? Anybody want my spouse? They would say. Will jemand meinen Ehepartner sagen? I'll give you my spouse. Ich gebe ihn dir. We switch in a moment if God would let us. Wir würden im nächsten Moment tauschen, wenn Gott es zulassen würde. It's ridiculous. Das ist lächerlich. But this is in the heart. Aber das ist im Herzen. Why? Warum? Because I don't recognize that God has a plan for me. Weil ich nicht erkenne, dass Gott einen Plan für mich hat. The Lord is my shepherd and I will never lack anything. Und dass der Herr mein Hirte ist und dass mir nichts mangeln wird. You know, when I go to the States, wenn ich in die Staaten fahre, honestly I can say before the Lord, das kann ich ehrlich vor dem Herrn sagen, in all the beautiful homes I visited of all the friends I have in America, bei all den schönen Häusern, die ich besuche, bei den Freunden, die ich habe in Amerika, watch this one. Passt jetzt gut auf. All the beautiful homes of the children of the friends I have in America. Oder alle wunderschönen Häuser der Kinder der Freunde, die ich habe in Amerika. The children of my friends. Der Kinder meiner Freunde. I have never been jealous. War ich nie neidig? Never. Niemals. I have in my heart I said, Lord, in meinem Herzen habe ich gesagt, you for giving this to them. Herr, danke, dass du denen das gegeben hast. It's not your plan for me. Es ist nicht dein Plan für mich. I'll get mine in heaven. Ich krieg meins im Himmel. I'll get mine. Ich krieg's schon. It's just not now. Nur nicht jetzt. Right? John 14. Stimmt's? Johannes 14. Right? He's preparing a place for me. Er bereitet eine Wohnung für mich. And I would always say thank you for giving this to them. Thank you for giving it that to him. Und ich habe immer gesagt, danke, dass du dem das gegeben hast. I went to the home of some 28-year-old kid. Ich bin zu einem Zuhause gegangen von einem 28-Jährigen. His house, $650,000. Sein Haus war $650,000 wert. His father bought it for him. Das hat sein Vater ihm gekauft. I mean, it was like being in a villa. Es war riesig wie eine Villa. It's like being in a mall. Wie in einer Einkaufsmall. It was huge. Es war riesig. I just kept looking around thinking, this is bigger than our whole church. Ich bin da rumspaziert und habe mir gedacht, das ist größer als unsere ganze Gemeinde. Like two people live here? Zwei Leute leben wow. hier. Wow. Lord, thank you for giving this to him. Herr, danke, dass du das ihm gegeben hast. Praise the Lord. Preis den Herrn. I'm not even going to entertain. I couldn't even pay the heat on that house. Ich könnte nicht einmal mir die Heizung leisten von diesem Haus. I wouldn't even want it. Haus. Why would I want something that's not God's will for me? Ich würde gar nichts wollen, was nicht Gottes Wille ist für I'd mich. I'd be lost in there. If someone gave it to me, I'd sell it. Wenn das mir jemand geben würde, würde ich es verkaufen. Ich wäre, würde dort verloren gehen. But honestly, aber ehrlich, I can thank God for all the blessings He's given everybody else. Ich kann Gott danken für all die Segnungen, die er jedem anderen gegeben hat. Because I'm confident. Weil ich zuversichtlich bin, that he has something reserved for me. Dass er für mich etwas reserviert hat. And this jealousy, und dieser Neid, that we will see in the heart of Saul, den wir im Herzen von Saul sehen werden, as we continue in 1 Samuel, während wir im 1. Samuel fortfahren. This jealousy of wanting something that someone else has, dieser Neid, etwas haben zu wollen, was jemand anderes hat. As though I deserve that. Als würde ich das verdienen. Why did they get that? Warum haben die das bekommen? How come she married him? Wieso hat sie ihn geheiratet? She should have married me. Sie hätte mich heiraten sollen. What's wrong with me? Was ist an mir so komisch? That's wrong with you. Das ist falsch bei dir. Look in the mirror. Schau in den Spiegel. Wow. Who would want to marry that? Wer würde das heiraten wollen? Oh Lord. Oh Herr. Help us. Hilf uns. What is that? Was ist das? That's the same spirit that Lucifer had. Das ist der gleiche Geist, den Lucifer hatte. When he was the covering cherub before the throne of God. Als er der bedeckende Cherub war vor dem Thron Gottes, and God would manifest His glory, wo Gott seine Herrlichkeit gezeigt hat. And Lucifer would look unto the Trinity, und Lucifer schaute auf die Dreieinigkeit. And he would say to himself, und er dachte bei sich, I don't want to do this anymore. Ich will das nicht mehr machen. I want to be up there. Ich will da oben sein. How do I get up there? Wie komme ich da oben hin? I want that spot. Ich möchte diesen Platz haben. I will ascend. Ich werde aufsteigen. I will be like the Most High. Ich werde sein wie der Allerhöchste. I will. Ich werde. Five times. Fünfmal. In Isaiah 14. In Jesaja 14. In the heart. Im Herzen. Not content. Nicht zufrieden. God's plan. Mit Gottes Plan. Jealousy. Neid. Leads to self-ambition. Führt zu selbstsüchtigen Ambitionen. Strife. Streit. When there's self-ambition, wo Selbstambitionen where, sind, where I know what I want, wo ich weiß, was ich will, and I'm gonna get it. Und ich werde das kriegen. And you're not gonna get in my way. Und du kommst mir nicht in den Weg. Oh, really? Ah, wirklich? Yeah, 'cause you're not gonna stop my plan. Ja, weil du mich nicht aufhalten wirst. Whose plan is it? Wessen Plan ist das? Is it yours or God's? Deiner oder Gottes? You think that person is too big for God? Glaubst du, dass jene Person zu groß ist für Gott? In 1980, I went down to New Jersey to work. 1980 bin ich nach New Jersey gefahren, um zu arbeiten. One of my friends said to me. Und einer meiner Freunde sagte zu mir. They said, Rob, you can't go to New Jersey to work. Er sagte, Rob, du kannst nicht nach New Jersey gehen zum Arbeiten. For the summer? Den ganzen Sommer? All the girls are up here. Die ganzen Mädchen bleiben hier. I said, so what? Ich sagte, na und? He said, "Someone's gonna marry your wife." Er sagte, jemand wird deine Frau heiraten. What a stupid statement. Was für eine dumme Aussage. I said, "Well, if he marries her, then she wasn't my wife." Wenn er sie heiratet, wird sie nicht meine Frau gewesen sein. Because whoever is going to be my wife would never marry the wrong person. Denn wer auch immer meine Frau werden wird, wird niemals den falschen heiraten. What do you think of that? Was hältst du davon? And she didn't marry the wrong person. Und sie hat nicht die falsche Person geheiratet. Trust in God. It's in His control. Gott vertrauen. Er hat die Kontrolle. Why would I be in New Jersey wondering? I wonder who's talking to which girls. Warum sollte ich jetzt in New Jersey sein und mir denken, ich frage mich, wer mit welchen Mädchen spricht? Which girls are gone? Hallo, welche Mädchen sind jetzt weg? Who's going out with who? Wer geht schon mit wem? Are there any left over? Gibt's noch welche übrig? Woe is me. Ich arme. You mean he's going out with her? Du meinst, er geht mit ihr? I liked her. Ich mochte sie. I'll kill him. Ich werde ihn umbringen. Like, what is that? Was ist das? Okay, let's just close. Watch. Schließen wir ab. If you have bitter jealousy, wenn ihr aber bitteren Neid and self-ambition in your heart, und Eigennutz in eurem Herzen habt, do not be arrogant, so rühmt euch nicht and so lie against the truth, und lügt nicht gegen die Wahrheit. Do you know what that means? Wisst ihr, was das bedeutet? It means you deny the very truth you speak. Es bedeutet, dass du genau die Wahrheit verleugnest, von That's der du sprichst. Why it's moral light. Darum ist es moralisches Licht. Because you deny in your heart the very truth you speak with your mouth. Denn in deinem Herzen verleugnest du genau die Wahrheit, die du aussprichst. All things work to the good. Alle Dinge wirken zum Guten. For those who love God, that's my life verse. Denen gegenüber, die Gott lieben, das ist mein Lebensvers. Do you have a life verse? I have a life verse. Hast du einen Lebensvers? Ich habe einen Lebensvers. Those who love God, everything works to the good. Für die, die Gott lieben, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Guten. I can say it forwards and backwards. Das kann ich vorwärts und rückwärts sagen. I can say it in Greek. Das kann ich auf Griechisch sagen. Russian und Russisch. And Romanian. Und Rumänisch. I can say it in Hebrew. Ich kann es auch auf Hebräisch. Hey. Hey. Who's he talking to over there? Mit wem spricht er da? He's talking to the one I like. Oh, er spricht mit der, die ich mag. You lie against the very truth that you confess. Du lügst gegen genau die Wahrheit, die du bekennst. This is what that means. Das bedeutet das. This, watch this and we'll close. Schaut dem noch zu und dann schließen wir. This wisdom. Diese Weisheit. And it is wisdom. Dies ist nicht die Weisheit. No, this wisdom. Diese Weisheit. And it's called wisdom. Und sie wird Weisheit genannt. Because it's the way a person is living. Weil es die Art und Weise beschreibt, wie jemand lebt. Eine Weisheit. It's the way they function. So wie der sich verhält. In situations. In Situationen. It's the way they get things done. So wie sie zu Dingen kommen. It's a wisdom. Es ist eine Weisheit. This wisdom is not that which comes from above. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt. This wisdom that's controlling the mind. Diese Weisheit, die die Gedanken kontrolliert. And the behavior. Und das Verhalten. Of the believer. Auch des Gläubigen. Is not from above. Ist nicht von oben. But is earthly. Sondern eine irdische. It's natural. Sinnliche. Demonic. Teuflische. Progression. Das ist eine Fortführung. It's earthly, irdisch. Then it's sensual, dann wird es sinnlich. In the emotion, in den Gefühlen. And then it's demonic. Und dann dämonisch. For where jealousy and self-ambition exist, denn wo Neid und Eigennutz ist, there is disorder and every evil thing. Da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Can you imagine in 5 years if that was said of our church? Kannst du dir vorstellen, in 5 Jahren, wenn das über unsere Gemeinde gesagt wird? Oh yeah, CEG, man, forget it. Ah ja, vergiss die CEG. Disorder. Zerrüttung. Disorder and every evil thing. Zerrüttung und jede mögliche Böse. People fighting and every kind of so much strife. Die Leute streiten. Could happen. Es könnte passieren. That will happen. Das wird auch passieren. Unless, außer, we go to God. Wir gehen zu Gott. And ask him not to let it happen. Und bitten ihn darum, dass er es nicht zulässt. Vers 17. But the wisdom from above is first pure. Die Weisheit von oben aber ist aufs Erste rein. And that means, das bedeutet, it is free from the things we just talked about. Sie ist frei von den Dingen, über die wir gerade gesprochen haben. It is pure in the heart. Rein im Herzen. It is free from jealousy. Frei von Neid. It's free from ambition. Frei von Eigennutz. Because it's secure in Samuel. Weil sie sicher ist im Samuel. In the Lord Jesus. Im Herrn Jesus. Secure in the prophet priest. Sicher im Propheten und Priester. The one who is reigning in the heart. In dem, der im Herzen herrscht. And when the Lord reigns in the heart. Und wenn der Herr im Herzen herrscht. There's no strife all the days of my life. Gibt es keinen Streit alle Tage meines Lebens. There is no strife in my house. Es gibt keinen Streit in meinem Haus. None. Keinen. You ask anybody who visits us, anybody who knows us. Frag irgendwen, der uns, jeden, der uns besucht, der uns kennt. When my wife and I come home, wenn meine Frau und ich nach Hause kommen, there's no strife. Gibt es keinen Streit. None. Keinen. It is just a beautiful home of peace. Es ist einfach ein wunderschönes Zuhause des Friedens. And you know what? It's not us in the natural. Und wisst ihr was? Wir sind es nicht im Natürlichen. It's Christ. Es ist Christus. Because we would kill each other. Weil wir einander umbringen würden. Just like anybody else. Wie jeder andere auch. It's Christ. Es ist Christus. And Christ reigns in our hearts. Und Christus herrscht in unseren Herzen. We enjoy when, that's why when I read that verse I just think I have this. Und wenn ich diesen Vers lese, dann freue ich mich so, weil ich mir denke, ich habe das. I have this. Ich habe das. All the days of my life. Alle Tage meines Lebens. There's no strife. Gibt es keinen Streit. At home. Zu Hause. Just in the church. Höchstens in der Gemeinde. But we're working on it. Aber wir arbeiten daran. We're working on it. Wir arbeiten daran. Amen. Amen. So let's pray. Beten wir. Father in heaven. Vater im Himmel. We thank you for Jesus. Wir danken dir für Jesus. And Lord Jesus, we want you to reign in our hearts. Und Herr Jesus, wir wollen, dass du in unseren Herzen regierst. Why would we manipulate? Warum wollten wir manipulieren? Why would we want something that you're not giving us? Warum sollen wir etwas wollen, was du uns nicht gibst? Why would we not trust you? Warum würden wir dir nicht vertrauen? That you have a portion for us. Dass du einen Anteil hast für uns. Why would there be jealousy in the heart? Warum sollte da Neid im Herzen sein? When every single one of us is unique. Wo jeder von uns so einmalig ist. Lord, I pray tonight. Herr, ich bete heute Abend. I pray for our church. Ich bete für unsere Gemeinde. That is such an example of your spirit. Die so ein Vorbild ist, so ein Beispiel deines Geistes, der in den Herzen regiert. And I pray for some people here tonight. Und ich bete für manche Leute hier heute Abend. Really have a problem with strife. Die wirklich ein Problem haben mit Streit. And I pray that you would open their eyes. Und ich bete, dass du ihnen die Augen öffnest. And that you would deliver them. Und dass du sie befreist. From this spirit. Von diesem Geist. Of being anxious. Der Ängstlichkeit. Of being jealous of somebody else. Des Neides jemand anderes. Anderem gegenüber. And just release us, Lord. Bitte befreie uns, Herr. Into your peace. In deinen Frieden hinein. The peace of your plan. Den Frieden deines Planes. For every single one of us. Für jeden einzelnen von uns. To know that sooner or later. Zu wissen, dass früher oder später. You will reward us. Du uns belohnen wirst. We thank you, Lord. Wir danken dir, Herr. Maybe there's someone here tonight they've never received Jesus. Vielleicht ist jemand heute Abend hier, der Jesus noch nie angenommen hat. If you died, wenn du sterben würdest, where would you go? Wo würdest du hingehen? Would you be with God? Wärest du bei Gott? Jesus died for our sins. Jesus ist für unsere Sünden gestorben. So we could be with God. Damit wir bei Gott sein können. Let's pray. Beten wir. Lord Jesus. Herr Jesus. Forgive my sin. Vergib mir meine Sünde. I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. Forgive me. vergib mir. Lord, forgive me. Herr, vergib mir. Of jealousy in the heart. Den Neid im Herzen. Of ambition. Den Eigennutz. Wanting something that's not in your plan. Etwas zu wollen, was nicht in deinem Plan gehört. Cleanse me. Reinige mich. Release me. Befreie mich. Into a life of peace. In ein Leben des Friedens. So that 1 Samuel 7:13. Damit 1. Samuel 7:13. Can be a verse for my life. Ein Lebensvers für mich sein kann. All the days of my life. Alle Tage meines Lebens. Surely goodness and mercy will follow me. Sicher werden mir Barmherzigkeit und Güte folgen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.